Kundgabe 2549. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.11.1942. Erlösende Tätigkeit auf Erden. Wichtige Aufgabe. Gesegnet sind, die vollgläubig sich mir anvertrauen. Ihnen will ich die Aufgabe zuweisen, erlösend tätig zu sein schon auf Erden. Ich will sie einführen in die Wahrheit und ihnen meinen Geist senden. Ich will sie zu äußerster Liebetätigkeit anspornen, auf dass mein Geist stets und ständig in ihnen wirken kann. Ich will sie mit Wissen ausstatten und sie ausbilden zu echten Vertretern meines Wortes, zu Streitern für meinen Namen und zu weisen Lehrern ihrer Mitmenschen. Ich will sie ausstatten mit allen Gaben, auf dass sie für mich und mein Wort eintreten können. Und ich will ihnen Kraft geben, auch zu wirken an meiner Statt. Doch dazu benötige ich den tiefsten Glauben an mich, an meine Liebe, Weisheit und Allmacht. Nur der vollgläubige Mensch kann diese Kraft von mir entgegennehmen in dem Maße, wie sie nötig ist, um Dinge zu vollbringen, die über die Kraft eines Menschen gehen. Die Kraft des Glaubens bringt alles zu Wege. Und darum muss der Glaube so stark sein, dass meine Kraft in den für mich eintretenden Menschen übergeht und er nun wirket statt meiner. Es sind die Gaben des Geistes, die den Menschen vollgläubig machen. Es ist mein Wort, das den Menschen anregt zu vermehrter Liebetätigkeit. Und darum vermag mein Wort allein, den Glauben zu solcher Stärke zu bringen, dass ich selbst durch den Menschen wirken kann. Denn wer mein Wort hat und danach lebt, wer mich anhört und ein Leben in Liebe zu führen bemüht ist, den wird mein Geist erleuchten. Und nun wird er mich auch erkennen als das machtvollste, weiseste und liebefähigste Wesen. Und erkennen heißt Glauben. Wer mich erkannt hat, der glaubt an mich, und sein Glaube wird nimmer wankend werden. Und einen solchen Glauben benötige ich, will der Mensch auf Erden für mich tätig sein und die Seelen seiner Mitmenschen erlösen helfen. Es ist eine Aufgabe, die Liebe und Ausdauer erfordert. Doch wer mir ergeben ist, weil er an mich glaubt, der wird nicht müde werden, für mich tätig zu sein. Und die Liebe spornt ihn an, zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Und es ist die Not groß auf Erden, denn die Menschen erkennen mich nicht mehr. Sie glauben nicht mehr an mich. Soll ihnen der Glaube wieder nahegebracht werden, dann müssen sie belehrt werden. Es muss ihnen ein Wissen geboten werden, das sie langsam zum Glauben zurückführt. Es muss ihnen die Wahrheit gelehrt werden, weil die Wahrheit allein den Menschen zum Erkennen leiten kann. Und es muss ihnen die Wahrheit in Liebe dargeboten werden, auf dass sie ihren Ablehnungswillen nicht erregt. Es müssen die Menschen zum Denken veranlasst und zur Liebetätigkeit ermahnt werden. Und wer diese Mahnungen befolgt, der wird nun auch erkennen lernen, was er zuvor abgelehnt hat. Er wird glauben lernen an einen Schöpfer, der in seiner Liebe sich den Menschen nähert, um ihnen zu helfen. Diese Aufgabe ist von so großer Wichtigkeit, dass ich einen jeden segne, der sich ihr unterzieht und bereit ist, als Stellvertreter auf Erden für mich tätig zu sein. Unzählige Seelen sind in Not und können recht geleitet werden durch die Liebe eines Mitmenschen, der für mich tätig ist und sich vollgläubig meiner Führung überlässt. Denn ihn lenke und leite ich, dass er seine Mission ausführen kann auf Erden, so wie es mein Wille ist. Amen.